nach dem Sturm bleibt nur das Herz. Und das Herz kann nur eines: bitten. Wir haben das Feuer gesehen, wir haben den Tag des Zorns gehört. Jetzt stehen wir wieder am Altar der Stille, als wäre jedes Wort zu schwer. Und doch, aus dieser Schwere wächst die Bitte, wie eine Kerze, die nicht fragt, ob sie darf. Nicht um Triumph, nicht um Recht, nur um Ruhe. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Lamm Gottes, du trägst die Schuld der Welt. Gib ihnen Ruhe, gib ihnen den Schlaf, der nicht zerbricht. Peccata mundi, das sind nicht nur Taten, das ist die Last, die sich an Tagen festbeißt. Die Worte, die nie zurückkehrten, die Liebe, die zu spät dann kam, die Angst, die sich vererbt wie ein Schatten. Du nimmst hinweg, was uns herunterzieht, wie Wasser, das Steine rund macht. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Lamm Gottes, du trägst die Schuld der Welt, gib ihnen Ruhe. Jede Stunde wie Asche klingt, lass sie nicht allein. Wenn wir schon bleiben müssen, dann gib uns den Mut weiterzutragen. Und wenn sie schon gegangen sind, dann gib ihnen das Licht, das nicht weht. Ortus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiterna.